Herman Melville, Moby Dick oder Der Wal. Aus dem Englischen von Matthias Jendis. Bearbeitung, Komposition und Regie Klaus Bulert. Sechster Teil. Stubb, der zweite Steuermann der Pequod, hatte seinen Wal in einiger Entfernung vom Schiff erlegt. Wegen der anhaltenden Flaute verlaschten wir drei Boote hintereinander und machten uns daran, die Trophäe langsam zum Schiff zu schleppen. Wie wir 18 Männer nun mit unseren 36 Armen und 180 Daumen und Fingern uns Stunde um Stunde an diesem leblosen, träge treibenden Kadaver abmühten und er sich über kurze Zeit betrachtet kaum von der Stelle zu rühren schien, erbrachten wir den besten Beweis für die gewaltige Größe der Masse, die wir bewegten. Es wurde dunkel. Doch auf der Pequod wiesen uns drei auf- und niederstehende Laternen in den Großwanden von Ferne den Weg, bis wir näher herankamen und Ahab sahen, wie er eine von mehreren Zusatzlaternen außenbords hängte. Gleichgültig warf er einen kurzen Blick auf den Wal, der sich mit der Dünung hob und senkte und gab die üblichen Befehle, ihn für die Nacht zu sichern. Bringt ihn längsseits, Mr. Stubb. Mr. Starbuck, Flukenketten und Trossen an Steuerbord ausbringen. Dann reichte er einem Seemann seine Laterne, begab sich in die Kajüte und ward bis zum Morgen nicht mehr gesehen. Trossen rüber an Steuerbord! Hol die Leine da dicht, Tesch. Hey, gib schon rüber! Na los, zieh! Zieh schon! Hol! Zieh! Hol! Jetzt! Hol! Eins! Und zwei! Und zwei! Bald schon hättet ihr ob der Geräusche auf den Decks der Pequod meinen können, alle Mann machten sich klar dafür, mitten auf dem Meere den Anker zu werfen. Schwere Ketten schleifen über Deck und rasseln durch die Klüsen außenbords. Doch diese klirrenden Kettenglieder sollen nicht das Schiff, sondern den riesigen Kadaver vermuren. Mit dem Kopf am Heck und dem Schwanz am Bug festgemacht, liegt des Wales schwarzer Rumpf nun längsseits des Schiffes. Und im Dunkel der Nacht, das Rick und Spieren hoch droben verhüllt, wirkt es, als wären die beiden, das Schiff und der Wal, wie zwei kolossale Ochsen, der eine liegend, der andere stehend, gemeinsam in ein Joch gespannt. Stubb, der zweite Steuermann, zeigte im Hochgefühl seines Sieges eine ungewohnte, aber gutmütige Erregung. Stubb war kein Kostverächter. Er fand einen fast maßlosen Gefallen am Wale als würzigem Gaumenkitzler. Hey, de Goo! Ein Schnitzel muss her, ehe ich mich hinhau! Ab über Bord und schneid mir ein Stück aus einer Lende da! Gegen Mitternacht war das Schnitzel geschnitten und gebraten. Aber Stubb war nicht der Einzige, der sich in jener Nacht ein Walfleisch gütlich tat. Tausende und Abertausende von Haifischen schwärmten um den toten Leviathan, mischten ihr Schlingen mit seinem Kauen und schwelgten schmatzend in dessen fetter Fülle. Wer über die Bordwand hinabspähte, sah sie durchs trübe schwarze Wasser schießen, sich den Rücken drehen und riesige kopfgroße Brocken aus dem Wal herausreißen. Gerade dieses Kunststück der Haie grenzt fast an ein Wunder, wie sie es fertigbringen, aus einer scheinbar unangreifbaren Oberfläche solche symmetrischen, mundgerechten Bissen herauszuschneiden. Ist und bleibt eines der ungelösten Rätsel dieser Welt. Die Wunde, die sie auf diese Weise dem Wale schlagen, lässt sich am ehesten mit dem Loch vergleichen, das der Zimmermann für eine Schraube ausfräst. Vorläufig jedoch kümmerte sich Stubb nicht um das Geschmatze am Bankett, das dicht unter ihm stattfand. »Smutje, he da, Smutje, he, Krauskopp«, rief er und spreizte seine Beine noch weiter, als wolle er sein Mahl auf eine festere Grundlage stellen. Dabei jagte er seine Gabel in das Fleisch, als steche er mit seiner Lanze zu. »Kurs hierher, Smutje!« Der alte Schwarze, nicht gerade erbaut, dass man ihn zur Unzeit aus seiner warmen Hängematte hochgescheucht hatte, kam aus seiner Kombüse gewatschelt. »Kurs hierher, Smutje! Smutje!« sagte ich zu ihm und schob noch schnell ein Bissen in den Mund. »Smutje, glaubst du nicht auch, dass dies Schnitzel hier ein bisschen arg durchgebraten ist? Ist zu zart? Ich sag immer... Ein Walschnitzel muss zäh sein, wenn's gut sein soll. Die Haie da draußen, Smutje, die mögen's lieber zäh und blutig. Hör mal, was die für ein Affentheater machen. Geh hin und sprich mal mit denen. Sag ihnen, ihr seid herzlich eingeladen, wenn ihr euch gesittet und maßvoll bedienen wollt. Aber still sollt ihr sein, verflucht. Man versteht ja sein eigenes Wort nicht mehr. Ab mit dir und richt's ihnen aus. Unwillig griff der alte Kopf nach der Laterne und humpelte übers Deck zur Reling. Dann ließ er sein Licht tief zum Wasser hinab, um seine Gemeinde gut überschauen zu können. Brüder im Herrn«, fing er an. »Brüder im Herrn, ich soll euch sagen, ihr müsst ausscheiden mit verdammten Krach, wo ihr macht. Schluss mit verdammten Geschmatze von Lippen, Massa, Stab, sagt. Sollt vollhauen, verdammte Bäuche, aber aufhören mit verdammten Krakehlen, bei Gott.« Darauf ich, »Smutje, das Fluchen, das gibt's bei mir nicht. Sprich wie ein Gentleman zu ihnen.« Und schon begann die Predigt von Neuem. »Na gut, Brüder im Geiste, eure Verfressenheit, da könnt ihr nichts für, ihr seid Haie, aber wenn ihr den Hai in euch in Zaun haltet, tja, dann seid ihr Engel, weil ein Engel ist nichts anderes wie ein Haifisch, wo sich in Zaun hält. Reißt eurem Nächsten nicht das Stück Schmeck aus dem Maul, sag ich.« »Gut, gut, Krauskopf, sag ich. Das nenn ich wahres Christentum, weiter so. Hat gar keinen Zweck, Massastab, kein einziges Wort hören die verfluchte Räuber, wenn Bauch nicht voll, ist doch fast ohne Boden. Ah, kakelt doch so viel ihr wollt, füllt vermaledeite Bäuche, bis sie platzen, und dann kratzt ab. Hey, Smutje, komm mal rüber.« Jetzt schnappt er sich wieder die Laterne und flötet, bin ganz Ohr. »Also, ich will noch mal auf dieses Schnitzel zurückkommen. Wie alt bist du, Smutje? Was hat das mit dem Schnitzel zu tun?« »Keine Widerworte, Krauskopf, wie alt?« »Um 90, sagen Leute. Hart? An die 100 Jahre auf dieser Welt, also, sage ich. Und weißt immer noch nicht, wie man ein Walschnitzel brät? Jetzt nimm mal dies Stück hier und sag mir, ob's richtig gebraten ist, so wie's sein soll. Nimm schon.« Der alte Neger schürzt schmatzend die Lippen, kaut kurz darauf rum und brummelt: »Nie ein besseres Schnitzel gegessen. Ist saftig. Schön saftig. Smutje?« »Ja, bin ganz Ohr.« »Wenn du in Zukunft mal ein Stück vom Wal für meine persönliche Tafel hier am Gangspiel brätst, Smutje, dann so, wie ich's dir sage. In der einen Hand hältst du das Schnitzel und mit der anderen zeigst du ihm ein Stück glühende Kohle und dann trag's auf. Verstanden? Und morgen, Smutje, wenn wir den Fisch flensen, sieh zu, dass du seine Flossenspitzen erwischt, ja? Die legst du mir schön sauer ein und die Enden der Fluke lässt du einpökeln. Klar, Smutje, so kann's gehen. Halt!« Krauskopf, nochmal beigedreht. »Und Wal... Klopse zum Frühstück. Nicht vergessen.« »Bei Gott«, höre ich noch im Weggehen, »ich tät mir wünschen, der Wal wird ihm fressen und nicht andersrum. Verflucht will ich sein, wenn der nicht mehr Haifisch ist, wie Massa Haifisch selber.« »Blow your winds of morning. Blow your winds high-ho. All the way of running gear and blow, boys, blow.« Dass der Mensch ein Tier verspeist, das seine Lampe speist, und dies wie Stubb gewissermaßen bei dessen eigenem Lichte, scheint eine so absonderliche Sitte, dass wir dazu auf jeden Fall ein paar historische und philosophische Betrachtungen anstellen müssen. Es ist erwiesen, dass vor 300 Jahren die Zunge des Glattwals in Frankreich als Delikatesse hochgeschätzt wurde und hohe Preise erzielte. Ebenso ist belegt, dass zu Zeiten Heinrichs des VIII. Ein bestimmter Hofkoch eine ansehnliche Belohnung erhielt, weil er mit einer Soße Bewunderung erregt hatte, die zu Spießbraten vom Tümmler gereicht wurde, der, wie ihr euch erinnert, eine Spezies des Walfisches ist. In der Tat gelten Tümmler bis auf den heutigen Tage als exzellente Speisefische. Aus dem Fleisch werden Klopse geformt, die etwa so groß sind wie Billardkugeln. Gut gewürzt und richtig abgeschmeckt, könntet ihr sie glatt für Schildkröten- oder Kalbfleischklößchen halten. Was dem Wal als Speisefisch für den zivilisierten Gaumen außer dem Abbruch tut, ist sein übermäßiger Fettgehalt. Er ist der große Pfingstochse des Meeres, zu fett, um wirklich gut zu schmecken. Nehmt nur seinen Buckel, der ein ebenso köstliches Mahl abgeben würde wie der Büffelhöcker, als erlesene Speise hochgeschätzt, wäre er nicht eine wahre Pyramide puren Fettes. Dass dem Landbewohner das Verzehren des Wals offenbar ein Greuel ist, liegt vielleicht nicht nur an dessen überaus hohem Fettgehalt. Anscheinend ist hier auch die zuvor erwähnte Überlegung einschlägig, dass nämlich ein Mensch ein frisch gemordetes Meerestier verspeist und noch dazu bei dessen eigenem Lichte. Und heißt das nicht, dem Schaden noch den Spott hinzuzufügen? Denn schau dir dein Messer an, mein zivilisierter und aufgeklärter Gourmand, der du dich am Rinderbraten gütlich tust. Woraus ward dieser Griff geschnitzet, wenn nicht aus dem Gebein vom Bruder eben jenes Ochsen, welchen du gerade verspeisest? Segel bergen, Mr. Stubb! Nachtwaran deckt! Hi, Sir. Los, hoch mit euch, Leute! Klar zum Bergen der Segel! Segel bergen an Gruß! Steuermann, Bruder entlegt! Wenn in der Südseefischerei ein erlegter Pottwal nach langer und harter Arbeit spät am Abend längsseits liegt, wird im Allgemeinen nicht sogleich zum Flensen geschritten. Das Abspecken des Wales ist nämlich ein überaus mühseliges Handwerk. Es braucht seine Zeit. Darum ist es allgemein Brauch, alle Segel zu bergen, das Ruder in Lee zu belegen und sodann alle Mann bis Tagesanbruch unter Deck in die Hängematten zu schicken. Manchmal ist es aber keineswegs angeraten, so zu verfahren. Vor allem auf der Linie im stillen Ozean nicht, weil sich dort Scharen von Haifischen um den vermurrten Kadaver versammeln, so dass am nächsten Morgen kaum mehr als das Skelett übrig wäre, ließe man ihn, sagen wir, volle 6 Stunden lang so im Wasser treiben. Immerhin stieg die Erregung unter den Haien erheblich, als Stubb nach dem Ende seines Mahls die Ankerwache aufstellte und Quiekweck mit einem Bugsgasten befehlsgemäß an Deck kam. Denn die beiden Seeleute hängten sogleich die Flensstellings außenbords, ließen 3 Schiffslaternen hinab, die lange Lichtkegel über die aufgewühlte See warfen und begannen mit ihren langen Speckspaten ein pausenloses Gemetzel unter den Haien, indem sie ihnen den scharfen Stahl tief in den Schädel trieben. Quiekweck gleich, was für Gott gemacht, Hai, rief der Wilde, der mit schmerzverzerrter Miene seine Hand auf- und abschlenkerte. Egal ob Fidschi Gott oder Nantucket Gott, Gott wo gemacht, Hai, muss sein, Gott verdammte Rothaut, Master Stubb. Es ging von Samstagabend auf den Sabbat zu und was für ein Sabbat das war. Die elfenbeinweiße Pequod verwandelte sich in ein Schlachthaus. Jeder Seemann in einen Schlächter. Es war, als brächten wir den Meeresgöttern 10.000 blutig rote Ochsen zum Opfer dar. Alle Mann klar zum Flensen! Zuallererst wurde der wuchtige untere Talienblock über den Wal ausgeschwenkt. Flenshaken nach Backbord verholt! Na los, zieht! An diesem Block wurde der große, gut einen Zentner schwere Flenshaken angeschäkelt. Und dann begannen die Steuerleute Starbuck und Stubb mit ihren langen Speckspaten just oberhalb der diesseitigen Brustflosse ein Loch in den Leib zu stechen, um dort den Haken anzubringen. Daraufhin wird ein breiter Halbkreis um das Loch ausgeschnitten, der Haken wird eingeführt und dann geht der Großteil der Mannschaft unter wilden Gesängen daran, am Tau zum Großtop zu ziehen. Sogleich legt sich das Schiff auf die Seite. All ihre Bolzen knacken und springen wie die Nägel in alten Holzhäusern bei klirrender Kälte. Weiter! Sieh schon! Los! Sieh weiter! Und schießen! Und jetzt! Und eins! Und drei! Und drei! Sie bebt und zittert und beugt ihre entsetzten Mastspitzen vor dem Himmel. Weiter und weiter lehnt sie sich zum Wal hinüber. Die Dünung hilft, indem sie sich hebt zum ächzenden Hieven des Spils, bis endlich ein scharfer Knall ertönt und das Schiff schäumend und schlingend hochkommt und vom Wale wegrollt. Triumphierend taucht die Taille auf und zieht das abgezogene Ende des ersten halbkreisförmigen Speckstreifens hinter sich her. Nun wird der Wal vom Speck umhüllt wie die Apfelsine von der Schale. Und genau wie man eine Apfelsine manchmal in Spiralen schält, wird auch der Speck vom Kadaver des Wales gezogen. Der stete Zug des Gangspiels lässt den Wal im Wasser nämlich ständig um die eigene Achse rotieren. Und so wird der Speck in einem einzigen Streifen gleichmäßig abgeschält, bis sein oberes Ende den Großtopf streift, worauf die Männer innehalten und die gewaltige, bluttriefende Masse einen Augenblick lang hin und her baumelt, als wäre sie vom Himmel herabgelassen worden und jedermann an Bord gut Acht geben muss, ihren Schwüngen auszuweichen, weil sie ihn sonst mit einem kräftigen Schwinger außenwärts fegen könnte. Halt am Gangspiel! Ein zweiter Teil jetzt zum Dichtholen. Und Dichtholen! Und drei! Und zwei! Jetzt tritt einer der wartenden Harpuniere mit einem langen, scharfen Hauer, einem sogenannten Entersäbel, an den Wal, wartet einen günstigen Augenblick ab und säbelt aus dem unteren Teil der pendelnden Last geschickt ein ansehnliches Loch heraus. In dieses Loch wird dann das Ende der zweiten großen Taille eingehakt, um einen Halt im Speck zu haben und bereit zu sein für das, was nun kommt. Darauf warnt dieser treffliche Schwertkämpfer, alle Mann Abstand zu halten, und führt nach allen Regeln der Kunst einen zweiten Angriff auf den Speckstreifen durch. Mit ein paar kühnen, weit ausholenden Säbelhieben trennt er ihn quer hindurch in zwei Teile, sodass der kurze untere Teil noch fest am Wale hängt, während der lange obere Streifen, das Deckenstück genannt, frei schwingt und klar ist zum Einholen. Warschau an Flensstaille, klar an Großflug zum Einholen. Ist klar, zieht! Runter damit, Fiat! Klar in zweiter Taille und holen! Eis! Und zwei! Und zwei! So singt's! Nie einfach der Mächtige. Die andere Taille schält einen zweiten Streifen Speck vom Wal und der erste verschwindet durch das Großflug direkt darunter in einem unmöblierten Empfangssalon, dem sogenannten Flensgatt. In diesem dämmerigen Kämmerlein schießen viele flinke Hände das lange Deckenstück auf, als wäre es ein Haufen lebender, verschlungener Schlangen. So nimmt die Arbeit ihren Lauf. Die Männer am Gangsbill singen, die Steuerleute stechen die Schärpe, das Schiff ächzt in allen Fugen und alle Mann fluchen, damit die Arbeit flotter von der Hand geht. Die Frage ist nun, was und wo ist die Haut des Wals? Ihr wisst bereits, was sein Speck ist. Dieser Speck ist ähnlich beschaffen wie festes, feinfaseriges Rindfleisch, freilich zäher, fester und biegsamer und zwischen 8 bis 10 und 12 bis 15 Zoll dick. Angenommen, der Speck sei des Wales Haut, wenn man dann bedenkt, dass diese Haut, wie im Falle eines sehr großen Pottwals, volle 100 Fässer Tran liefert. Und wenn man bedenkt, dass der Menge oder vielmehr dem Gewichte nach dieser Tran ausgekocht nur 3/4 und nicht die gesamte Masse des Mantels ausmacht, so kann man sich vorstellen, wie gewaltig groß jener belebte Leib sein muss, wenn nur ein Teil seiner Hülle schon einen solchen See an Flüssigkeit liefert. Rechnet man 10 Fass Tran auf jede Tonne Körpergewicht, ergibt sich ein Netto-Gesamtgewicht von 10 Tonnen für bloße 3/4 der Walhaut. Noch einige weitere Worte über die Haut oder den Speck des Wales. Ich sagte bereits, dass sie ihm in langen Streifen, den sogenannten Deckenstücken, vom Leibe gezogen wird. Wie die meisten Seemannsworte ist auch dieses überaus glücklich und treffend gewählt. Denn der Wal trägt in der Tat seinen Speck wie eine richtige Überdecke oder Steppdecke um sich gewickelt. Diese behaglich umhüllende Decke ist es, die den Wal in den Stand versetzt, sich bei jedem Wetter, in allen Meeren, zu allen Zeiten und Gezeiten gemütlich warm zu halten. Wie erginge es, sagen wir, einem Grönlandwale in den frostschaudernden, eisstarrenden Meeren des Nordens, trüge er nicht seinen behaglichen Überzieher? Freilich flitzen auch andere Fische flink durch jene hyperboreischen Gewässer, doch solltet ihr beachten, dass es sich dabei um lungenlose Kaltblüter handelt. Der Wal hingegen hat Lungen wie der Mensch und warmes Blut. Friert sein Blut ein, stirbt er. Wie wundersam nimmt es sich folglich aus, bevor man die Erklärung kennt, dass dieses große Ungetüm, das körperliche Wärme so unerlässlich braucht wie der Mensch, dass dieses Untier also sein Leben lang bis zu den Lippen ins eisige Wasser getaucht, in jenen Polarmeeren heimisch sein sollte, wo Seeleute, die über Bord gehen, bisweilen erst nach Monaten gefunden werden, mitten in Packeisfeldern senkrecht eingefroren, wie eine Fliege im Bernstein. O Mensch, siehe bewundernd auf den Wal und nimm ihn dir zum Vorbild. Halte auch du dich mitten im Eise warm, lebe auch du in, doch sei nicht von dieser Welt. Bleib kühl am Äquator, halt dein Blut flüssig am Pol. Wie der große Wal, so wahre auch du, o Mensch, zu allen Zeiten deine eigene Temperatur. Matrosen einholen. Oi, Sir. Taillen sind los. Taille, überholen. Den Kadaver los und achte aus. Der gehäutete weiße Leib des enthaupteten Wals leuchtet wie ein marmornes Grabmal. Langsam treibt er immer weiter weg, derweil die nimmersatten Haifische das Wasser rings um ihn zum Kochen bringen und kreischende, raubgierige Vögel über ihm die Luft zerreißen, deren Schnäbel dutzenden Dolchen gleich höhnisch seinen Leib zerhacken. O grausiges Aasgeiertum dieser Welt, gegen das selbst der mächtigste Wal nicht gefeit ist. Mr. Flask, den Walkopf an Steuerbord sichern! Aye, Sir! Los, Leute, macht die Mastaille an Steuerbord klar. Klar machen! Alle mal fertig zum Wegholen! Klar machen! Hol dich, Bordtaille! Hol dicht! Hol dicht! Nachdem der Wal der Pequod geköpft und gehäutet worden war, hieften sie das Haupt an der Bordwand hoch, sodass es halb aus dem Wasser ragte und großenteils noch vom Meere seinem angestammten Elemente getragen wurde. Dort hing das Haupt, bluttriefend neben der Pequod, gerad wie das Haupt des gewaltigen Holofernes an Judiths Gürtel. Schiff ahoi! Schiff voraus, rief der Ausguck im Großtopf triumphierend. Ab richtete sich mit einem Ruck zu voller Höhe auf. Na, das macht Mut! So ein lebhafter Ausruf in so einer tödlichen Stille, das könnte einen besseren Mann beinahe bekehren, was, Mr. Starbuck? Wie peilt sie? Eisrich Steuerbord voraus, Sir! Läuft vor dem Wind auf uns zu! Vorm Wind? Das wird ja immer besser, Mann! Flaggensignal setzen! Aye, Sir! Flaggensignal setzen! Setzt Flaggensignal! An dieser Stelle sei erwähnt, dass alle amerikanischen Walfänger ihr eigenes Flaggensignal besitzen, genau wie die Schiffe der Kriegsmarinen. Sämtliche Signalheiße sind mit den Namen der jeweiligen Schiffe in einem Buch verzeichnet, das jeder Kapitän an Bord mitführt. Somit sind Walfängerkapitäne in der Lage, einander auf hoher See, selbst auf große Entfernung, leicht zu erkennen. Das fremde Schiff antwortete schließlich auf das Signal der Pequod mit dem eigenen Heiß, der sie als Walfänger, die Jarrow Beam, aus Nantucket auswies. Sie brasste ihre Rahen vierkant, hielt auf uns zu, legte sich quer ab ins Lee der Pequod und ließ ein Boot zu Wasser. Rasch kam es näher. Als aber auf Starbucks Befehl das Fallreep für den Bordbesuch des fremden Kapitäns ausgebracht wurde, winkte dieser vom Heck seines Bootes aus ab, das sei ganz überflüssig. Wie sich herausstellte, ging auf der Jarrow Beam eine bösartige Seuche um und Kapitän Mayhew fürchtete, die Besatzung der Pequod könne sich anstecken. Trotzdem war eine Verständigung durchaus möglich. Das Boot der Jarrow Beam lief neben der Pequod einher und hielt mit gelegentlichen Riemenschlägen einige Yards Abstand zu ihr, die schwer durch die See stampfte, denn mittlerweile hatte es ordentlich aufgefrischt und ihr Großmachsegel backgestellt hatte. Im Boot der Jarrow Beam saß ein Rudergast, der selbst für die wilde Waljägerwelt, in der das Ganze stets die Summe merkwürdiger Individuen ist, einen einzigartigen Anblick bot. Ein kleiner, gedrungener, noch junger Mann mit einem Gesicht voller Sommersprossen und einer dichten, flachsgelben Mähne. Gekleidet war er in einen langschößigen, kabbalistisch geschnittenen Gehrock von verblichenem Walnussbraun, dessen überlange Ärmel er umgeschlagen hatte. In seinen Augen stand ein fanatischer, glühender, tief sitzender Wahn. Kaum hatte Stubb ihn gesehen, rief er aus, da ist er! Da ist er! Da! Der im Bratenrock! Der ist es! Der Skaramuz! Hey, Flask! Erinnerst du dich, wie die Leute von der Town Ho von dem erzählt haben? Stubb spielte damit auf eine seltsame Geschichte an, die vor einiger Zeit, als die Pequod die Town Ho getroffen hatte, über die Jarrow Beam und einen aus ihrer Mannschaft berichtet worden war. Nach diesem Bericht und allen folgenden Nachrichten hatte der fragliche Skaramuz offenbar eine wundersame Macht über fast alle an Bord der Jarrow Beam gewonnen. Seine Geschichte ging so. Eine merkwürdige apostolische Schnurre hatte von ihm Besitz ergriffen. Er war nach Nantucket gegangen, wo er sich mit der dem Wahnsinn eigentümlichen Verschlagenheit äußerlich gesetzt und vernünftig gab und seine Dienste als ungefahrene Landratte für Fangfahrt der Jarrow Beam anbot. Er wurde angeheuert. Doch kaum stand sie auf hoher See, da brach sein Wahnsinn wie eine Sprengflut über das Schiff herein. Er verkündete, er sei der Erzengel Gabriel und befahl dem Kapitän, über Bord zu springen. Er veröffentlichte sein Manifest, in dem er sich als Erlöser aller Eilande auf den Wassern und Generalvikar von ganz Ozeanien bezeichnete. Ein solcher Mann war auf dem Schiff nicht allzu viel Nütze, zumal er nur arbeiten wollte, wenn es ihm passte. Daher wäre der Kapitän ihn gerne losgeworden. Als der Erzengel jedoch erfuhr, dass ihn der Kapitän im erstbesten Hafen an Land setzen wollte, bearbeitete er seine Jünger unter der Mannschaft so nachdrücklich, dass sie am Ende geschlossen zum Kapitän gingen und ihm mitteilten, dass keiner von ihnen an Bord bleiben werde, sollte Gabriel das Schiff verlassen müssen. Auch achteten die Männer darauf, dass man Gabriel kein Haar krümmte, ganz gleich, was der tat oder sagte, so dass dieser auf dem Schiff schließlich völlige Narrenfreiheit genoss. Offenbar hatte die Jerobeam kurz nach dem Auslaufen vom heimatlichen Hafen einen Walfänger gesprochen und verlässliche Kunde von Moby Dick und der Verheerung erhalten, welche er angerichtet hatte. Gabriel sog diese Kunde gierig auf und warnte den Kapitän feierlich davor, den weißen Wal anzugreifen, sollte er das Ungeheuer sichten. Laut seines gestammelten Wahnsinns war der weiße Wal nichts weniger als der fleischgewordene Gott der Shaker. So legen die Shaker die Bibel aus. Als aber der Ausguck ein oder zwei Jahre später Moby Dick aussang, war Macy, der erste Steuermann, Feuer und Flamme dafür, ihm einen Kampf zu liefern. Der Kapitän war allen Warnungen und Verwünschungen des Erzengels zum Trotze durchaus nicht unwillig, ihm diese Gelegenheit zu gewähren. Und so konnte Macy 5 Männer für sein Boot gewinnen. Mit ihnen legte er ab und nach langem, erschöpfendem Pullen und vielen gefährlichen, gescheiterten Versuchen gelang es ihm endlich, ein Eisen im Wale festzumachen. Während nun Macy, der Steuermann, im Bug seines Bootes stand, mit der ganzen kühnen Kraft seiner Zunft wilde Verwünschungen gegen den Wal ausstieß und auf eine gute Gelegenheit für seine stoßbereite Lanze wartete, siehe, da erhob sich ein riesiger weißer Schatten aus dem Wasser und schlug so schnell mit dem Schwanze, dass es den Rudergasten zeitweilig den Atem nahm. Im nächsten Augenblick wurde der unglückliche Steuermann, der so voll unbändigen Lebens steckte, in die Luft geschleudert und fiel in einem weiten Bogen ungefähr 50 Yards entfernt in die See. Kein Spant im Boote war gebrochen. Nicht einem Rudergasten ward ein Haar gekrümmt. Jedoch der Steuermann versank und ward nie mehr gesehen. Doch es ist Zeit, zur Pequod zurückzukehren. Als das Boot wieder zurückfiel, rief Ahab: Kapitän Mayu! Hast du den weißen Wal gesehen? Gabriel sprang auf, funkelte den alten Mann böse an und stieß mit dem Finger nach unten weisend heftig hervor. Gedenke, oh, gedenke des Gotteslästerers, Kapitän Ahab, tot und tief drunten. Hüte dich vor des Lästerers Ende. Ahab wandte sich gleichmütig ab. Mayu, wenn ich nicht irre, ist ein Brief für einen deiner Offiziere in meinem Postsack. Starbuck, sieh ihn durch. Bald kam Starbuck zurück, einen Brief in der Hand. Hier steht's für Mr. Harry Macy an Bord der Jerobeam. Tja, ist für Macy und er ist tot. Sei's drum, nimm ihn. Nein, behalt den Brief, du sollst ihn behalten, rief Gabriel dem Ahab zu. Bald wirst du ihm nachfolgen. Verreck an deinen Flüchen! Los, Kapitän Mayo! Klar zur Übergabe. Er nahm Starbuck das unselige Schreiben aus den Händen, steckte es in den Spalt im Spaten und reichte es zum Boot hinüber. Doch wie er das tat, hoben die Rudergasten erwartungsvoll die Riemen aus dem Wasser und das Boot trieb ein Stück Achte aus, sodass der Brief wie von Zauberhand gleich auf mit Gabriels gierigen Fingern war. Sofort packte er ihn, ergriff das Bootsmesser, spießte den Brief auf und sandte ihn derart beschwert zurück auf die Pequod, wo er Ahab zu Füßen fiel. Gedenke, oh, gedenke des Gotteslästerers, behalt den Brief, du folgst ihm nach. Dann kreischte Gabriel seine Kameraden an, kräftig zu rudern, weg von hier, rudert schneller, schneller, das ist die Schande des Zorns. Wir müssen nun einige Schritte zurückgehen. Es wurde schon erwähnt, dass beim Beginn der Grabungen auf dem Rücken des Wals der Speckhaken in das Loch eingeführt wird, das der erste Spatenstich der Steuerleute dort hinterlassen hat. Wie aber wird eine so schwere und ungefüge Masse wie jener Haken in diesem Loch verankert? Er wurde von meinem speziellen Freund Quiekweck darin eingelassen, dem es als Harpunier oblag, auf den Rücken des Untiers hinabzusteigen. Dort drunten also, um die 10 Fuß unterhalb des Decks, rutscht der arme Harpunier herum, halb auf dem Wal und halb im Wasser, während die gewaltige Masse sich unter seinen Füßen wie eine Tretmühle dreht. Sicher kennt ihr die italienischen Drehorgeljungen, die einen Tanzaffen an einem langen Seile halten. Nicht anders hielt ich, über die steile Bordwand gebeugt, Quiekweck dort drunten im Meere fest. Und zwar mit einer Leine, die an einem starken, um seine Hüfte gegürteten Segeltuchstreifen belegt war und in der Fachsprache der Waljäger Affentamp heißt. Tapp immer jau! Das Seil, Ismael! Harre mei! Ziehen! Quiekweck war mir ein unzertrennlicher Zwillingsbruder. Und ich konnte mich keinesfalls der gefährlichen Verbindlichkeiten entledigen, die mit dem Band aus Hanf verbunden waren. Sollte der arme Quiekweck auf Nimmerwiedersehen im Meer versinken, so verlangten es Ehre wie Seemannsbrauch gleichermaßen, dass ich das Seil nicht kappte, sondern mich mit ihm in die Tiefe ziehen ließ. Mir wurde klar, dass meine Lage haargenau der eines jeden lebenden Sterblichen entspricht, nur dass dieser zumeist mit vielen anderen Sterblichen so oder anders auf siamesische Weise verbunden ist. Ich musste Quiekweck nicht selten zwischen Wal und Schiff herausreißen. Aber auch mein Ei! Vorsicht, Ismael! Die Tavriro ohne den Ei! Wal, drehen! Gelegentlich fiel er dazwischen, weil beide ständig schwankten und schlingerten. Dies war jedoch nicht die einzige gefährliche Klemme, in die er geraten konnte. Die Haie nämlich, unbeeindruckt vom Gemetzel der vorigen Nacht, wurden durch das aufgestaute Blut, das nun aus dem Kadaver strömte, aufs Neue und noch stärker angelockt und umschwärmten den Körper wie toll Bienen im Bienenstock gleich. In einer Stelling an der Bordwand hingen Testigo und Degu und schwenkten pausenlos ein paar scharfer Speckspaten über dem Haupt des Harpuniers, mit denen sie so viele Haie abstachen, wie sie erwischen konnten. Mao! Hare du ol makatu! Haifisch Ismael! Festhalten! Tap er mal jau! Mao! Ismael, Mao! Sie wollten zugegebenermaßen nur das Beste für Quiekweck. Doch in ihrer übereifrigen Hast, ihm Gutes zu tun, und weil er wie auch die Haie bisweilen im blutig trüben Wasser kaum auszumachen war, hätten sie mit ihren wahllos zustechenden Spaten wohl eher ein Bein als einen Fischschwanz abgetrennt. Doch Kopf hoch, Quiekweck, Labsal harret deiner, denn wie nun der erschöpfte Wilde mit blau gefrorenen Lippen und blutunterlaufenen Augen endlich die Püttingswanden erklimmt, wie er triefend nass und am ganzen Leibe zitternd an der Reling steht. Da tritt Teigkopp, der Steward, heran und reicht ihm mit einem wohlwollenden, tröstenden Blicke, ja, was, heißen Cognac? Nein, er reicht ihm, oh, ihr Götter, einen Becher mit lauwarmem Ingwertrank. Ingwer? Riech ich da etwa Ingwer? Das muss Ingwer sein. Was zum Teufel ist in dem Becher da, Teigkopp? Wir werden's dir austreiben. Du kommst einem Harpunier mit Ingwer aus der Apotheke. Willst uns vergiften, was? Tante Charity war's, stimmt's oder hab ich recht, wo das Zeug an Bord geschmuggelt hat? Kein Branntwein für die Harpuniere, mein lieber Teigkopp, bloß Seim vom Ingwer. So war's doch, oder? So hat sie doch geflötet, Tante Charity. Ingwer Seim, du seimiger, schlemmiger Schuft. Hier. Yeah. Nimm das und jetzt ab zum Rumschapp mit dir, hol was Anständiges. Grog für den Harpunier, der vom Wal kommt. Als er wieder an Deck kam, trug er eine dunkle Flasche in der einen und eine Art Teebüchse in der anderen Hand. Die Flasche enthielt starken Branntwein und wurde Quiekweck gereicht. Die Büchse war Tante Charitys Gabe und wurde mit Vergnügen den Wellen übergeben. Man darf nicht vergessen, dass derweil der gewaltige Kopf eines Pottwals an der Bordwand der Pequod hängt. Wir müssen ihn dort noch ein Weilchen hängen lassen, bis wir nämlich Gelegenheit finden, uns ihm zuzuwenden. Zunächst sind andere Dinge wichtiger und im Moment können wir nichts Besseres für den Kopf tun, als zum Himmel zu beten, dass die Taillen halten mögen. Nun war die Pequod in der vergangenen Nacht und am Vormittag allmählich in Gewässer getrieben, in denen vereinzelte Wiesen von gelbem Krill deutlich anzeigten, dass Glattwale nicht weit waren. Und obschon es die Mannschaft ansonsten verachtete, diese minderwertigen Tiere zu töten, und obschon die Pequod gar nicht den Auftrag hatte, sie zu jagen, so wurde zur allgemeinen Überraschung verkündet, dass an diesem Tage ein Glattwal erlegt werden sollte. Die Gelegenheit ließ auch nicht lange auf sich warten. In Lee wurden hohe Spouts gesichtet und die Boote von Stubb und Flask auf sie angesetzt. Bald darauf kam von oben die Meldung, dass eines der Boote oder beide am Wal fest sein mussten. Einige Zeit später waren die Boote klar zu erkennen, wie sie vom Wal ins Schlepptau genommen und geradewegs auf das Schiff zugezogen wurden. Mittlerweile holten die Männer die Boote immer näher an den Wal heran, bis sie dicht neben seinen Flanken lagen. Auf jede Lanze von Flask folgte eine von Stubb. Am Ende verdickte sich sein Spaut, er wälzte sich auf die Seite, dass es zum Fürchten war. Er brach einen blutigen Schwall, rollte auf den Rücken und war tot. In Kanada. Flask, weißt du eigentlich, was der Alte mit dem fauligen Fettklumpen hier anfangen will? Stubb war leicht angewidert von dem Gedanken, sich mit einem so gewöhnlichen Leviathan abzugeben. Pottwalkopp an Steuerbord und Glattwalkopp an Backbord. Das will er damit. Ja, Stubb. Du hast wohl noch nie gehört, dass unsere Pequod danach nicht mehr kentern kann. Was? Warum nicht? Keine Ahnung. Fedalla, unser schwefelgelbes Gespenst, hat dem Käpt'n erzählt. Stubb, dieser Bursche ist mir nicht ganz geheuer. Hast du seinen Hauer gesehen, hier vorne? Er hat da so eine Art Schlangenkopf eingeschnitzt. Saufen soll er. Der Leibhaftige ist das, Flask. Und den Schwanz siehst du nur deshalb nicht, weil er ihn wegsteckt. Wird ihn wohl aufgeschossen in der Hosentasche tragen. Ach, zur Hölle. Was will bloß der Alte von dem? Irgendeinen Handel hacken die aus. Was? Wieso denn Handel? Na, ich denke, der Alte ist ganz wild auf diesen weißen Wal. Und unser Teufel will ihn jetzt beschwatzen, damit er seine silberne Uhr oder seine Seele oder sonst was weggibt. Und dafür liefert er ihm dann Moby Dick. Ach, zur Hölle mit Fedalla. Mir ist nicht bange von dem. Aber sag mir noch schnell, ob du glaubst, dass Fedalla den Alten entführen will. Ob ich das glaube? Dann wirst du selber wissen, Flask. Aber ich werde ein scharfes Auge auf ihn haben. Psst. Wir sind gleich am Schiff, Mr. Flask. Da wären wir. Na, dann wirst du ja gleich sehen, wie dieser Glattwalkopp hier gegenüber von dem Pottwalkopp hängt. Nun wurden die Boote angepreit, dass sie den Wal an Backbord schleppen sollten, wo die Ketten für die Fluke schon bereit lagen, und es kam, wie Flask gesagt hatte. Während die Pequod indes vorher stark zum Pottwalkopf gekränkt hatte, stand sie nun durch das Gleichgewicht beider Köpfe wieder auf und nieder, wiewohl sie in allen Fugen ächzte, wie ihr euch denken könnt. Wenn ihr nämlich auf der einen Seite Locks Kopf aufheißt, so kränkt ihr dort. Wenn ihr aber auf der anderen Seite Hans Kopf aufheißt, kommt ihr wieder hoch, allerdings arg mitgenommen. So sind manche großen Geister ständig damit beschäftigt, das Schiff zu trimmen. O ihr Toren, werft all diese Donnerköpfe über Bord, dann liegt ihr wieder leicht und flott im Wasser. Hier habt ihr nun zwei große Wale, wie sie ihre Köpfe zusammenstecken. Schließen wir uns ihnen an und tun wir ein Gleiches. Für den Nantucketer stellen sie die beiden Extreme unter allen mannigfaltigen Erscheinungsformen des Wales dar. Da der äußerliche Unterschied zwischen diesen beiden Arten nun hauptsächlich anhand ihrer Köpfe zu beobachten ist, da just in diesem Augenblick je ein Exemplar neben der Bordwand der Pequod baumelt und da wir ungehindert nur mit ein paar Schritten quer übers Deck von einem zum anderen gehen können, möchte ich wissen, wo ihr wohl sonst eine günstigere Gelegenheit für das Studium der angewandten Zetologie finden wollt. Als erstes fällt auf, wie grundsätzlich verschieden diese Köpfe sind. Zwar sind beide zugegebenermaßen reichlich klobig, doch bietet das Haupt des Pottwals eine gewisse mathematische Symmetrie, welche dem Glattwalkopf gründlich abgeht. Das Pottwalhaupt hat mehr Charakter und ist dem anderen an Würde haushoch überlegen. Seitlich am Kopf, weit hinten und tief unten, nicht weit von den Kiefergelenken, werdet ihr bei beiden Walen, wenn ihr genau hinschaut, schließlich ein wimpernloses Auge entdecken. Ein Fohlenauge, so möchte man meinen, weil es im Verhältnis zum riesigen Haupte so winzig ist. Infolge der eigentümlichen seitlichen Lage der Walaugen leuchtet es ein, dass er keinen Gegenstand wahrnehmen kann, der sich genau vor ihm befindet, und ebenso keinen, der genau achteraus ist. Mit einem Wort, die Augen sind beim Wale so angeordnet wie die Ohren beim Menschen. Und ihr könnt euch ja mal vorstellen, wie es euch wohl erginge, müsstet ihr alle Gegenstände seitlich von euch durch die Ohren betrachten. Käme euer Erzfeind mit hoch erhobenem Dolche genau von vorne auf euch zu, ihr würdet ihn selbst am helllichten Tage nicht sehen, genauso wenig wie ihr es könntet, falls er sich von hinten an euch heranschliche. Der Wal dürfte daher zwangsläufig ein klares Bild auf der einen und ein anderes auf der anderen Seite sehen. Alles dazwischen wird für ihn hingegen tiefstes Dunkel und blankes Nichts sein. Aber tretet nun ins Freie und betrachtet diesen unheilvollen Unterkiefer, der wie der lange, schmale Deckel einer ungeheuren Schnupftabaksdose anmutet. Nur, dass hier das Scharnier am Ende sitzt, statt an der Seite. Wenn ihr ihn aufstemmt und darunter tretet, um seine Zahnreihen bloßzulegen, wirkt er wie ein schreckliches Fallgatter. Und für so manchen armen Burschen aus der Walfängerei erweist er sich leider auch als ein solches, wenn er von diesen fallenden Spiekern mit voller Wucht aufgespießt wird. Wechseln wir nun auf die andere Seite des Decks und werfen wir einen eingehenden Blick auf den Kopf des Glattwals. Wenn ihr euch diesem großen Kopfe nähert, könnt ihr seine F-förmigen Blaslöcher als gewaltige Bassgeige ansehen und diese Atemöffnungen als die Schalllöcher im Klangkörper. Wenn ihr andererseits euren Blick nur auf den merkwürdigen verkrusteten Hahnenkamm ganz oben auf dem massigen Leibe richtet, auf dieses grüne, muschelbewachsene Etwas, das die Grönländer die Krone und die Südseefischer die Haube des Glattwals nennen, wenn ihr euren Blick nur darauf richtet, könntet ihr den Kopf für den Stumpf einer gewaltigen Eiche halten, der ein Vogelnest in seiner Gabel trägt. Längst dürftet ihr schon erkannt haben, wie zutreffend es war, was ich eingangs ausführte, dass die Häupter von Pott und Glattwal fast nichts miteinander gemein haben. Wir fassen ergo zusammen: Im Kopfe des Glattwals gibt es keinen ergiebigen Walradborn, keine Spur von Elfenbeinzähnen, keinen langen, schmalen Unterkiefer wie beim Pottwalkopf. Umgekehrt gibt es beim Pottwale nicht eine dieser Fischbeinjalousien, keine mächtig dicke Unterlippe und bestenfalls die Andeutung einer Zunge. Zudem besitzt der Glattwal zwei außenliegende Blaslöcher, der Pottwal dagegen nur eines. Werft nun einen letzten Blick auf diese ehrwürdigen, dunkel umhüllten Häupter, solange sie noch nahe beisammen liegen. Der eine wird nämlich bald sang- und klanglos in der See versinken, und der andere wird's ihm in Kürze nachtun. Jetzt geht es an das Ausschöpfen des Potts. Doch um das richtig zu verstehen, muss man etwas über den merkwürdigen inneren Aufbau des Behältnisses wissen, an dem jetzt gearbeitet wird. Den oberen Teil des Kopfes, aus einer sämigen Masse ohne jeden Knochen, auch als Pott bekannt, mag man als das große Heidelberger Fass des Pottwals ansehen. Genau wie dieses berühmte Weinfass immer wieder mit den trefflichsten Rheinweinen aufgefüllt ward, so enthält das Walfass die weitaus kostbarsten Öle all seiner Jahrgänge. Das hochgeschätzte Walrad nämlich. Das Spermazet in seiner reinsten, klarsten und wohlriechendsten Form. Nach diesen vielen Worten wollt ihr nun bitte der wundersamen Operation beiwohnen, mit der das große Heidelberger Fass des Pottwals angezapft wird. Eine Operation, die in diesem Falle fast tödlich verlaufen wäre. Hey, komm schon! Enter auf! Na los, rauf! Rauf mit dir auf den Balkon! Behende wie eine Katze entert Tashtigo auf und läuft in kerzengerader Haltung schnurstracks zur überhängenden Großranok hinaus, bis er genau über dem aufgeheißten Fass steht. Hey, schmeiß dir mal einen Flenschbaden rauf! Hier, fang! Ja, nimm den! Dort steht er hoch über der übrigen Besatzung und krakeelt einem türkischen Muezzin gleich, der von der Turmspitze die Gläubigen zum Gebet ruft. Ein scharfer Spaten mit kurzem Stiel wird zu ihm hinaufgeschickt, worauf er emsig nach der richtigen Stelle sucht, um das Fass anzustechen. Während seiner umsichtigen Suche belegt man eine schwere, eisenbereifte Pütz an einem Ende des Joltaus, genau wie man einen Brunneneimer anschlagen würde. Los, zieh! Du komm, hol dich das Joltau! Los, der Stegung, schnapp dir die Pütz! Der Stegung steckt eine Stange in die Pütz und senkt sie damit in das Fass hinab, bis sie gänzlich darin verschwindet. Auf sein Wort hin ziehen die Männer am Joltau und die Pütz taucht wieder auf, schäumend wie der Kübel kuhwarmer Milch einer Melkmagd. Gut so. Joltau wieder aufführen. Los, lass die Pütz runter. Komm, lass runter. Der randvolle Eimer wird vorsichtig aus der Höhe abgeviert, von einem bereitstehenden Mann in Empfang genommen und sofort in eine große Balje entleert. Nun hatte die Mannschaft der Pequod schon seit geraumer Zeit auf diese Weise geschöpft und etliche Ballen mit dem duftenden Walrat gefüllt, als auf einmal etwas Merkwürdiges passierte. Ob nun Tashtigo, dieser wilde Indianer, so unachtsam oder übermütig gewesen war, für einen Augenblick seine Hand von den dicken Taillentrossen zu nehmen, die den Kopf in der Schwebe hielten, oder ob sein Standort so trügerisch und glitschig war, oder ob es der Leibhaftige ohne Angabe von Gründen bewirkt hatte. Wie es genau dazu kam, lässt sich jetzt nicht mehr sagen. Doch urplötzlich, als die 80. oder 90. Pütz glucksend auftauchte, da stürzte, oh Gott. Halt dich! Festhalten! Da stürzte der arme Tashtigo wieder gegenläufige Zwillingseimer bei einem richtigen Brunnen kopfüber in dieses große Heidelberger Fass hinab und entschwand mit einem grausigen, öligen Gurgeln spurlos unseren Augen. Mann über Bord! Tashtigo! Die Leine! Die Leine! Die Leine! Die Pütz zu mir! Verdammt, haltet den Kopf nicht! Die Leine an Steuerbord klarieren! Inzwischen rumorte es fürchterlich im Kopfe. Außenbords sahen die Männer den vormals leblosen Kopf knapp unter Wasser beben und schwanken, so als sei ihm gerade ein gewichtiger Gedanke gekommen. Dabei war es nur der arme Indianer, der verzweifelt um sich schlug und dadurch ungewollt anzeigte, wie gefährlich tief er im Fass versunken war. Vorsicht, Leute! Der Kopf! Runter! Alle runter! Achtung! Vorsicht! Halt die Medaille! Der Haken reißt aus! An der Taille, Mann! Gleich darauf stürzte die gewaltige Masse mit donnerndem Krachen in die See, so wie jüngst der Tafelfelsen in die Strudel des Niagara. Der jäh erleichterte Schiffsrumpf holte weit zur anderen Seite über, bis er sein schimmerndes Kupfer zeigte, und alle hielten den Atem an, als sie durch einen dichten Gischtschleier verschwommen der Gu erblickten, wie er an den baumelnden Taillen hin und her schwang, bald über ihren Köpfen, bald überm Wasser, während der arme Tashtigo bei lebendigem Leibe begraben, bis auf des Meeres tiefsten Grund hinabsank. Doch kaum hatte sich der Dunstschleier verzogen, als sie für einen flüchtigen Augenblick eine nackte Gestalt auf der Reling stehen sahen, einen Entersäbel in der Hand. Kurz darauf verkündet ein lautes Platschen, dass mein wackerer Quiekweck zur Rettung ins Meer gesprungen war. Alles stürmte wie ein Mann zur Bordwand, und jedes Auge zählte jedes Wellenkräuseln, derweil sich ein Augenblick an den anderen reihte, ohne dass es ein Lebenszeichen gab, weder vom Versunkenen noch vom Gesprungenen. Einige Männer fielen darauf in ein längsseits liegendes Boot und stießen einige Yards vom Rumpfe ab. »Ja, ja«, jauchzte der Gu plötzlich von seinem Hochsitz herunter. »Da! Er hat ihn! Quiekweck hat ihn! Er hat ihn gefunden, Mr. Stark!« »Quiekweck hat ihn! Hat ihn! Hat ihn! Hat ihn! Sind beide, ja!« Wieder stieß der Gu einen Freudenschrei aus. Wie aber konnte diese noble Rettung glücken? Nun, als Quiekweck nach dem langsam hinabsinkenden Kopfe getaucht war, hatte er ihm dicht über dessen unteren Ende mit seinem scharfen Säbel einige seitliche Hiebe beigebracht, um ein großes Loch hineinzuhauen. Dann hatte er den Säbel fahren lassen, seinen langen Arm weit hinein und hinaufgestoßen, den armen Tesch am Kopf gepackt und herausgeholt. Er erzählte, beim ersten Hineinlangen habe sich ihm ein Bein dargeboten. Wohl wissend, dass das nicht die korrekte Methode war und einige Schwierigkeiten bereiten mochte, hatte er jedoch das Bein zurückgeschoben und durch geschicktes Ziehen und Stoßen den Indianer einen Purzelbaum schlagen lassen, sodass dieser beim nächsten Versuch nach altbewährter Manier herauskam, mit dem Kopf zuerst nämlich. Der große Walkopf wiederum hielt sich dabei so tapfer, wie man es unter den Umständen erwarten konnte. So war durch Quiquicks Mut und sein geburtshelferisches Können Taschtigos Erlösung oder vielmehr Entbindung erfolgreich bewerkstelligt worden, und das angesichts widrigster und scheinbar unüberwindlicher Hindernisse. Eine Lektion, die man keinesfalls vergessen sollte. Geburtshilfe gehört zusammen mit Fechten und Faustkampf, mit Reiten und Rudern gelehrt. Soweit also die Operation, die Quiquick ausreichend Gelegenheit gab, seinen flinken Kaiserschnitt sozusagen im Vorübergehen zu vollführen. Wahrlich, eine schneidige Geburt. Herman Melville, Moby Dick oder Der Wal. Aus dem Englischen von Matthias Jendis. Sechster Teil. Ismael, Rufus Beck. Melville, Felix von Manteuffel. Kapitän Ahab, Manfred Zapatka. Starbuck, Ulrich Mattes. Stubb, Bernhard Schütz. Flask, Carsten Hübner. Quiquick, Rudolf Dadu-Aura Grün. Und viele andere. Ton und Technik Hans Scheck, Susanne Herzig. Regieassistenz Anja Scheifinger. Bearbeitung, Komposition und Regie Klaus Bulert. Produktion Bayerischer Rundfunk 2002.